Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 118. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Die Aufnahme der heutigen Folge fand bereits vor geraumer Zeit, genauer gesagt im Juli 2011 statt. Das scheint mir insofern erwähnenswert, als manche der im Kommentar angesprochenen Themen zwischenzeitlich ein öffentlicher Diskurs entbrannt ist, in dessen Verlauf sowohl mein Sendungsgast Gerhard Ruiz als auch ich selbst unsere Positionen geschärft haben. Der Verlauf des Interviews wäre daher heute wohl ein anderer, nicht grundsätzlich, aber eben doch verschieden, differenzierter jedenfalls in Frage wie Antwort. Wer mit diesen Worten nichts Rechtes anzufangen weiß, kann nach Genuss dieser eben laufenden Sendung, versteht sich, auf der Seite der Reihe Radiodispositiv unter no-na.net/dispositiv Erhellung finden. Unter anderem ist dort auch ein Interview mit Gerhard Ruiz nachzuhören, das bald nach Beginn des eben erwähnten Diskurses geführt wurde. Kleine Dramaturgie. Diesem unverbrüchlichen und oft sogar ungewollten Realismus gegenüber wirken alle Diskussionen rationalistischer Psychologen höchst deplaciert. Sowohl die Skeptischen, die misstrauisch untersuchen, ob auch alles stimmt, wie die Bejahenden, die begeistert besondere Feinheiten konstatieren. Beide Standpunkte beruhen auf einer völligen Verkennung des poetischen Schöpfungsakts. Von den Produkten der Kunst gilt ganz ebenso wie von denen der Natur der aristotelische Satz, dass das Ganze früher da ist als die Teile. Der Grieche war, wie wir im dritten Buche erörtert haben, aufs tiefste davon überzeugt, dass die Idee, die Form, der Begriff, diese drei Vorstellungen bedeuten für ihn auf geheimnisvolle Weise dasselbe, das Primäre sei. Die Wirklichkeit, die Materie, das Einzelne, nur die Folge davon. Nicht anders verhält es sich beim Künstler. Das erste, ursprüngliche und zeugende ist die Gestalt. Aus ihr fließen mit unfehlbarer, von ihm unabhängiger Notwendigkeit alle Züge und Handlungen. Sie ist ein Organismus und entwickelt sich daher nicht nach einer mechanischen Kausalität, die von außen lenkbar wäre, sondern nach der vitalen, die ihr Gesetz in sich selbst trägt. Infolgedessen muss alles stimmen und alles in gleich hohem Maße, und infolgedessen ist alle psychologische Kritik an Kunstwerken nicht etwa respektlos, sondern sinnlos, als ein Ausfluss völliger Ignoranz in ästhetischen Dingen. Nicht weniger banausisch aber ist das bewundernde Hinweisen auf geniale Einzelheiten, weil in einer echten Dichtung alle Einzelheiten genial sind und keine genialer als die andere. Alle sind genial, weil alle natürlich sind. Alle sind natürlich, weil alle göttlich sind. Lobende oder einschränkende Urteile sind hier ebenso albern wie die ergötzlichen Schöpfungskritiken der Barockdichter, die den Tieren und Pflanzen Zensuren erteilen, zum Beispiel der Raupe wegen ihrer widrigen Erscheinung ernste Missbilligung aussprachen, hingegen ihrer Metamorphose zum hübschen Schmetterling rückhaltslose Anerkennung zollten. Es gibt im Leben jedes Menschen zwei Zustände, in denen er ein vollendeter Dichter ist: Traum und Kindheit. Kinder haben niemals schiefe, verengte, leblose Bilder vom Dasein, das glauben bloß die Erwachsenen. Im Traum ist jedermann ein Shakespeare. Leider verlieren die meisten Menschen im Wachen und erwachsenen Stadium diese ihnen offenbar angeborene und völlig organische Gestaltungskraft und werden schrecklich talentlos, indem ihr Verstand, dieser feige und impotente Besserwisser, sich überall einmischt. nur der Künstler. Das ewig träumende Kind bewahrt sich diese Gabe. Und daher ist eine verzeichnete Dichtung eine ebensolche Unmöglichkeit wie ein falscher Traum. Hingegen sind ganz, wie bei den Erscheinungen des Lebens, Sympathie- und Antipathie-Urteile ohne weiteres zulässig. Auch hier können uns die Kinder als Lehrer der Ästhetik dienen. Sie hassen den Wolf und die Spinne, in der Natur, in Menschengestalt und in der Dichtung. Und ebenso ist es durchaus denkbar, dass gewisse Dichtungen als böse empfunden werden, indem deren Welt von uns verneint wird, womit aber keineswegs ausgedrückt werden soll, dass sie unrichtig sei. Eine Welt kann niemals unrichtig sein. Gegen diese Theorie, dass alle Figuren und Vorgänge eines Dramas, um zunächst nur bei dieser Kunstform zu bleiben, gleich vollkommen seien, spricht jedoch dreierlei. Dass es tatsächlich völlig misslungene Theaterstücke gibt. Dass auch die geglücktesten von sehr verschiedenem Wert sind und dass selbst die höchsten unter ihnen Nieten enthalten. Diese Einwände beantworten sich jedoch auf sehr einfache Weise. Die misslungenen Theaterstücke sind nämlich überhaupt keine Dichtungen, sondern von diesen ebenso generell verschieden wie eine Gliederpuppe von einem Menschen. Es gibt sehr rohe Puppen und sehr kunstvolle. Gemeinsam ist ihnen allen aber, dass sie mechanische Produkte sind. Wodurch erkennt man nun, dass sie es sind? Durch das Gefühl. Dasselbe Gefühl, das uns noch nie eine Auslagenfigur mit einem Ladenbesucher, ein Panorama mit einer Landschaft hat verwechseln lassen und das untrüglich in jedem Menschen lebt, bloß in den sogenannten Theaterfachleuten sehr oft nicht. Diese haben nämlich durch das fortwährende Leben im Panoptikum die normale Unterscheidungsfähigkeit eingebüßt. Dies führt uns zu der Erklärung der Nieten. Sie stammen nämlich ausnahmslos nicht vom Dichter, sondern von den Verbesserern, den Intendanten, Dramaturgen, Regisseuren, Schauspielern, die angeblich den Notwendigkeiten des Theaters Rechnung tragen. In Wahrheit den Bedürfnissen ihrer eigenen Kunstfeindlichkeit und eines fiktiven, von ihnen für dumm gehaltenen Publikums. Durch die Jahrhunderte klingt die Klage der Verleger. Zeitungsherausgeber, Konzertagenten, Bühnenleiter, man dürfe dem Publikum nun einmal nichts Neues, nichts Tiefes, nichts Ernstes vorsetzen. Sein Geschmack sei immer nur auf platte Unterhaltung, auf Kitsch und Konvention gerichtet. Das ist aber ganz einfach eine Umkehrung des wahren Sachverhalts. Die rückständigen, ordinären und oberflächlichen Elemente sind die Fachleute. Das Publikum ist nichts als ein aufgesperrtes Riesenmaul, das alles in sich hineinschlingt, was man ihm vorsetzt. Dass es aber lieber Gutes verschlingt als Schlechtes, steht außer allem Zweifel. Das erweist sich sofort ganz unzweideutig, wenn man den Blick auf größere Zeiträume ausdehnt. Woher kommt es? Dass von all den Moderomanen und Theaterschlagern, die seinerzeit so gierig konsumiert wurden, heute nur noch ein paar Seminaristen etwas zu erzählen wissen. Warum leben die erfolgreichen Gassenhauer und Schmachtfetzen zwar in aller Munde, aber immer nur eine Saison lang? Und umgekehrt, gibt es eine einzige Zelebrität, die mehr als 100 Jahre alt ist und nicht verdiente, eine Zelebrität zu sein? Sind Homer und Dante denn nicht wirklich die größten Epiker, Plato und Kant die größten Philosophen? Und wenn man eine Theaterstatistik der letzten 100 Jahre aufstellen wollte, so würde sich als meistgespielter Dramatiker ganz bestimmt Shakespeare herausstellen. Wer hat also diesen Männern den ihnen gebührenden Platz mit so untrüglich sicherem Urteil angewiesen? Etwa die Literaturprofessoren? Die nehmen ein Genie doch erst ernst, wenn es schon der letzte Postbeamte verdaut hat. Niemand anders als das Publikum trifft diese kunstsinnigen und verständnisvollen Entscheidungen. Man muss ihm nur ein wenig Zeit lassen. Wird ihm von der niedrigen Gesinnung der sogenannten kompetenten Faktoren minderwertige Nahrung geboten, so akzeptiert es auch diese. Aber nur, weil es keine bessere bekommt. Und früher oder später wird es von seinem Instinkt, trotz allen Hemmungen, die ihm die leitenden Kreise bereiten, doch an die richtige Quelle geführt werden. Es gibt Protisten, die sich zu Zellvereinen oder Zellkolonien zusammentun. Diese Tierchen besitzen dann zwei Seelen, nämlich eine Individualseele und eine sogenannte Zynobialseele, die sich als Gemeingefühl des ganzen Zellenstocks äußert. Ähnlich ergeht es dem Menschen als Publikum. Zu seiner Individualseele bekommt er eine zweite hinzu, die Publikumsseele, in der der weise Wille der Gattung regiert. Und wenn Jean Faure die Frage gestellt hat, wie viele Dummköpfe müssen denn zusammenkommen, damit ein Publikum entsteht, so ließe sie sich vielleicht dahin beantworten, dass man natürlich nur von Fall zu Fall entscheiden kann, wie viele es sein müssen, dass aber jedes Mal, wenn genug von ihnen beisammen sind, etwas entsteht, das viel gescheiter ist als sie. Was nun noch die unbezweifelbare Hierarchie der dramatischen Dichtungen anlangt, so bedeutet auch sie keine Widerlegung der Ansicht, dass ihnen allen unanfechtbarer Wirklichkeitswert zukomme, denn eine Rangordnung gibt es ja auch in der Wirklichkeit und unter den lebenden Menschen. Wodurch bestimmt sich nun deren verschiedener Wert? Ich glaube eben durch ihren Gehalt an Realität. Wenn wir zum Beispiel Bismarck mit Bethmann, Hollweg oder Goethe mit Gottsched vergleichen, so müssten wir, wenn wir den Unterschied auf die kürzeste Formel bringen wollten, ganz einfach sagen, dass Goethe und Bismarck die realeren Persönlichkeiten waren. Deshalb hat Nietzsche Napoleon das Ens Realissimum genannt. Ganz ähnlich ergeht es uns im täglichen Leben. Gewisse Menschen erscheinen uns massiver, beglaubigter, lebender als andere, weil sie einen größeren Bruchteil der Welt spiegeln, sozusagen einen stärkeren Tonnengehalt besitzen. Aber psychologisch richtig sind alle. Für die Tatsache, dass es einem echten Dichter gar nicht möglich ist, eine Figur zu verzeichnen, auch wenn er den besten Willen dazu hat, möchte ich nur ein einziges Beispiel anführen. Alfred Loth in Vor Sonnenaufgang ist zweifellos als eine Art Sprachrohr des Dichters gedacht, als der Held des Stücks, der Recht behalten soll, mit dem sich Hauptmann geradezu identifiziert. In Wirklichkeit ist er aber ein dürrer und engherziger Prinzipienreiter, der durchaus nicht Anspruch auf unsere ungeteilte Sympathie hat. Im zweiten Akt sagt er zu Helene Krause über Werther, das sei ein dummes Buch, ein Buch für Schwächlinge. Als Helene ihn fragt, ob er ihr etwas Besseres empfehlen könne, erwidert er: Kennen Sie den Kampf um Rom von Dan? Es malt die Menschen nicht, wie sie sind, sondern wie sie einmal werden sollen. Es wirkt vorbildlich. Und als ihn Helene daraufhin fragt, ob Zola und Ibsen große Dichter seien, antwortet er: Es sind gar keine Dichter, sondern notwendige Übel, Fräulein. Ich bin ehrlich durstig und verlange von der Dichtkunst einen klaren, erfrischenden Trunk. Ich bin nicht krank. Was Zola und Ibsen bieten, ist Medizin. Hier spricht plötzlich nicht mehr die Seele des Dichters, sondern ein aufgeblasener, grobdrehtiger Schulmeister. Dass der Kampf um Rom dem Werther vorzuziehen sei, kann niemals Hauptmanns Ansicht gewesen sein. Was war geschehen? Die Figur hatte sich einfach selbstständig gemacht. Vergleicht man aber nun parallele Gestalten Hauptmanns und Ibsens, so bemerkt man, dass die Letzteren mehr Realitätsgehalt besitzen. Sie verhalten sich zu jenen wie Rundplastiken zu Reliefs. Gregers Werle und Relling stehen genauso in der Wildente wie Loth und Dr. Schimmelpfennig in Vor Sonnenaufgang. Aber Schimmelpfennig ist nur ein Profil und eine Diagnose. Wir erfahren von ihm bloß, dass er ein skeptischer Landarzt ist und dass die Familie Helenens an Trunksucht leidet. In Relling hingegen ist ein ganzes widerspruchsvolles Menschenschicksal gestaltet und zugleich eine ganze Lebensphilosophie, die denselben Titel führen könnte wie vier der nachgelassenen Abhandlungen Nietzsches. Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Und in Gregers Werle vollzieht sich die ganze Leidensgeschichte des tragikomischen Menschheitsapostels, der, umgekehrt wie Mephisto, stets das Gute will und stets das Böse schafft. Oder man vergleiche die Behandlung des Vererbungsproblems in Vor Sonnenaufgang und den Gespenstern. Dort ist es die Angelegenheit eines ärztlichen Barrieres und eines monistischen Dogmas. Hier der Kreuzungspunkt aller moralischen und sozialen Fragen der Gegenwart. Dort wird es auf die denkbar primitivste Weise hier überhaupt nicht gelöst. Das ist das Verhältnis des Einmaleins zur Wahrscheinlichkeitsrechnung des Infinitesimalkalküls. Ibsens Kosmos. Dies ist überhaupt das Unvergänglichste an Ibsens Dramatik, worin er nur bisweilen von Shakespeare erreicht wird, dass es ihm gelingt, die Vieldeutigkeit und Abgründigkeit des Lebens zu wiederholen. Man hat von seinen Menschen den Eindruck, dass sie eigentlich nur bei ihm zu Besuch sind. Sie kommen von irgendwo draußen, gehen eine Zeit lang im Stück herum und begeben sich dann wieder nach draußen. Sie waren auf der Welt, ehe das Stück anfing, und leben weiter, wenn das Stück aus ist. Auch hat man die Möglichkeit, die Bekanntschaft mit ihnen durch öfteres Beisammensein intimer zu gestalten, ganz wie das bei wirklichen Menschen der Fall ist. Ganz auskennen wird man sie aber niemals. So sind zum Beispiel zwei so sachliche und gründliche Kenner Ibsens wie Paul Schlenter und Roman Wörner über die Abstammung der Hedwig Ekdal ganz verschiedener Ansicht. Jener hält es für ausgemacht, dass sie die Tochter des alten Werle, dieser, dass Hjalmar ihr Vater ist. Die erstere Auffassung, die sich auf die Vermutung stützt, dass die Augenkrankheit Werles auf Hedwig vererbt sei, ist die allgemein verbreitete. Für die letztere lässt sich ihr Zeichentalent anführen und die Tatsache, dass auch die Mutter Hjalmars augenleidend war. Nach der allerneuesten Psychologie müsste man auch darauf hinweisen, dass Hedwig in Hjalmar verliebt ist, also offenbar einen Vaterkomplex hat. Aber man kann auch ebenso gut annehmen, dass sie sich in Hjalmar einen Vaterersatz geschaffen hat. Derlei Kontroversen wären aber ganz nach dem Geschmack des Dichters, denn er will ja gar keine Klarheit, sondern das Leben. Als er einmal gefragt wurde, ob Engstrand das Asyl angezündet habe, erwiderte er, zuzutrauen wär's dem Kerl schon. Es ist sogar dem Realismus Ibsens einmal das Unerhörte gelungen, glaubwürdig ein obskures Genie zu schildern. Gewöhnlich sind Tragödien, die sich um ein Manuskript drehen, der Gefahr der Lächerlichkeit ausgesetzt, und überhaupt sind Schriftsteller als dramatische Helden meist undankbare Aufgaben. Für Goethes Tasso ist es, wie schon einmal hervorgehoben wurde, ganz unwesentlich, dass er das befreite Jerusalem geschrieben hat. Und laube Schiller müssen wir die Räuber einfach kreditieren. In Hedda Gabler aber sind wir aufs Tiefste überzeugt, dass wirklich ein unersetzlicher literarischer Wert verbrannt wird, während wir, um wiederum Hauptmann zum Vergleich heranzuziehen, bei der Arbeit Johannes Wokarats durchaus nicht an eine überragende Leistung glauben. Ibsen hat aber etwas noch Größeres und Unbegreiflicheres geschaffen, die platonische Idee des Durchschnittsmenschen in Hjalmar Ekdal. Die Natur in gewisser Hinsicht äußerst verschwenderisch, ist doch wiederum in anderer Hinsicht ungemein sparsam. Sie streut tausende von Formen aus, gelangt zu den bizarrsten Bildungen, kann sich gar nicht genug tun in immer neuen Abwandlungen, so dass es bisweilen scheint, als herrsche in ihr dasselbe unersättliche Spieltrieb, der den Künstler zu einem so ruhelosen Wesen macht. Aber sieht man näher zu, so erkennt man, dass sie bei alledem immer nur einige wenige einfache Gedanken verwirklicht. So geht zum Beispiel durch die fast unübersehbare Fülle von Gestalten, die wir unter dem Namen der Säugetiere zusammenfassen, ein einziges, sehr leicht überschaubares Bildungsgesetz. Sie sind alle nach demselben einförmigen Bauplan geschaffen. Immer wird der Hals aus 7 Wirbeln gebildet, ob es sich um einen Maulwurf oder eine Giraffe handelt. Immer besteht das Herz aus 2 Kammern und 2 Vorkammern, beim Elefanten wie beim Eichhörnchen. Und ganz ebenso ist die Natur beim Menschen verfahren, denn obwohl es nicht 2 menschliche Seelen gibt, die einander völlig gleichen, so kehren doch in dem ungeheuren und vielfach gestuften Geisterreich dieselben Typen immer wieder. Es gibt im Grunde nur 3, den Idealisten, den Realisten und den Skeptiker. Die 3 größten Dichter der germanischen Rasse haben diese 3 Kristallationsformen der menschlichen Seele in 3 leuchtenden Gestalten verkörpert. Shakespeare schuf die Figur des Skeptikers in Hamlet, Goethe die Figur des Idealisten in Faust und Ibsen die Figur des Realisten in Hjalmar. Hamlet ist ein Aristokrat der elisabethinischen Renaissance, jene merkwürdige Kreuzung aus Bigotterie und Freidenkertum, die damals emporkam. Er glaubt zwar noch an Gespenster, aber er hat auch schon Montaigne gelesen. Indes ist er doch auch unendlich viel mehr. Er ist einfach der Mensch, der zu viel weiß, um noch handeln zu können, sagen wir rundheraus, der Kulturmensch. Er könnte auch heute auf der Straße spazieren gehen, in Paris, in Berlin, in London und im Garten des Epikur und in den amerikanischen Wäldern Thoreaus und zu jeder Zeit, die reif genug ist, um Menschen hervorzubringen, die der Welt des Irrsinns und Verbrechens, in der sie leben, müde und überlegen, ins Auge blicken. Hebbe hat die Fausttragödie das vollkommenste Gemälde des Mittelalters genannt, was zweifellos richtig ist, aber sie ist auch das vollkommenste Gemälde des 18. Jahrhunderts und das vollkommenste Gemälde des 19. Faust ist Ebalardus und Thomas Aquinas, aber auch Fichte und Nietzsche, sagen wir kurz das Genie. Und sein Gegenspieler Hjalmar besitzt die überhaupt vollkommenste Ubiquität, die sich denken lässt. Er ist der Mensch, der mit der gegebenen Wirklichkeit kreuzt, zufrieden ist, nie verlegen um eine schmackhafte Auslegung peinlicher Sachen. Virtuose im Vorbeisehen an strapaziösen Verantwortungen und stets darauf bedacht, sich das Leben mit billiger Poesie zu verhängen. Wie mit einer Art lichtdämpfender Glasmalerei, mit einem Wort, der Philister. Können wir uns denken, dass er in irgendeiner Sphäre der menschlichen Kultur nicht bestanden, ja, dass er nicht zu allen Zeiten den Grundstock der Menschheit gebildet hat? Er ist die fleischgewordene Gewöhnlichkeit, aber der Dichter zeigt seine Unvergänglichkeit. Dies sind die drei Typen der Menschheit, oder vielmehr, es sind die drei Seelen, die in jedem Menschen wohnen, ihn aufbauen und sich im ewigen Kampf und Gleichgewicht befinden. Wer hätte nicht schon gesagt? Aber wozu eigentlich? Wir sind ein Narrenhaus, warum sich hineinmischen? Aber das hat ja gar keinen Sinn. In diesem Augenblick war Hamlet. Wer hätte nicht schon gesagt, alles ganz schön, aber jetzt möchte ich ein Butterbrot und eine Flasche Bier. In diesem Augenblick war es Hjalmar. Und wer hätte nicht trotzdem immer wieder empfunden, einerlei, wir müssen weiter hinauf. Dazu sind wir auf der Welt. In diesem Augenblick war er Faust. Was ist nun der wahre Sinn des Lebens? Die reife Skepsis, das ewige Streben oder das Butterbrot? Der Dichter antwortet, wir sind Menschen. Wir müssen zweifeln, wir müssen streben, wir müssen Bier trinken. Die Rache Norwegens. Nichts hat merkwürdigerweise die Norweger so erbittert wie die Tatsache, dass der größte Gestalter des scheidenden Jahrhunderts ein Norweger war. Schon sein Debüt auf dem Theater erregte die heimische Entrüstung, die sich von Drama zu Drama steigerte. Der Bund der Jugend konnte bei der Uraufführung in Christiania kaum zu Ende gespielt werden. Die Haltung, die die kompakte Majorität gegen die Gespenster einnahm, gab Ibsen die Idee zum Volksfeind. Der Dichter verließ das undankbare Vaterland und wurde in Rom und München Kosmopolit. Aber nun ereignete sich etwas, das man die Rache Norwegens nennen könnte. Alle modernen Dramen Ibsens spielen nämlich in Norwegen. Nicht bloß äußerlich, was ganz gleichgültig wäre, sondern auch innerlich. Das Nora, das Alving, der Stockmann, das Hedda-Problem ist nur in dieser Europaferne und Halbinselenge, diesen verhängten Himmelsgegenden und verlegten Meerbuchten, dieser verschnörkelten Duodess- und Winkelwelt möglich. Nicht als ob diese Konflikte, Weib und Ehe, Individuum und Masse, Genie und Welt nicht allgemein menschliche wären, aber sie würden sich in Paris in anderer Färbung und Perspektivik, unter anderen Atmosphärillien abspielen. Und daher ist paradoxerweise Sardou bei aller Oberflächlichkeit, seiner Menschenbelichtung, Billigkeit, seiner Philosophie, Brutalität, seiner Lösungen, Rückständigkeit, seiner Mechanik, der europäischere Dramatiker. Lieber Gerhard, herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Zunächst einmal, glaube ich, lässt sich überhaupt nicht vermeiden, zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug zu entwickeln, weil ich glaube, er gehört zur Grunderstattung der österreichischen literarischen Gegenwart. und zwar nach wie vor, auch wenn sich manches als nicht so haltbar herausgestellt haben mag, was von ihm so festgelegt worden ist, ich glaube, darum geht es überhaupt nicht, sondern seine Kulturgeschichte der Menschheit ist von einer bestechenden Logik, von einer faszinierenden Systematik und ist eigentlich ein Buch, das man immer wieder lesen kann, um immer wieder irgendwas zu entdecken. Warum es so faszinierend ist, weil es einerseits, es mutet wie ein Fachbuch an, ist aber andererseits ein Publikumsbuch. Also das heißt, es erfüllt so viele Zwecke, nämlich, also es ist ein lesbares Lexikon zum Beispiel. Es ist ein lesbares Lexikon, wo eigentlich weniger nachzuschlagen ist, als vielmehr nachzulesen ist. Es ist ein ungeheures Wissenskompendium. Es lässt einen Geschichte nachvollziehen. Es ermöglicht Ausblicke und Einblicke und es ermöglicht auch das Weiterdenken. Also es ist nach wie vor ein faszinierendes Werk. Friedel zeichnet an einer Stelle, die du gelesen hast, ein sehr optimistisches Bild des Publikums. Also ich glaube, es war ein französischer Komponist Ende des 19. Jahrhunderts, der gesagt hat, Publikum, jeder einzelne ein Trottel, zusammen sind sie Gottes Stimme. Würdest du dem beipflichten? Naja, es ist ein bisschen schwierig. Ne? Also was mich an dieser Stelle besonders fasziniert, ist, dass es eine Vorwegnahme ist einer massenmedialen Kultur, die er bereits am Theater exerziert. Und wir haben natürlich jetzt sozusagen einen anderen Trainingszustand als zu Seiten Friedels. Der Trainingszustand ist, dass wir natürlich mit der massenmedialen Kultur die Hörgewohnheiten, die Sehgewohnheiten, die Denkgewohnheiten viel, viel massiver beeinflussen können, als das durch eine Theaterkultur der Fall war. Oder auch durch eine Medienkultur von vor 100 Jahren, vor 50 Jahren selbst der Fall sein konnte. Das heißt, die Grundkonstellation einer Annahme, dass das Publikum etwas Bestimmtes möchte, die kann man nach wie vor teilen, dass die in ihrer Absolutstellung überhaupt nicht zutrifft. Weil natürlich einem Publikum, das ich auch immer nur etwas anbiete, von dem ich ausgehe, das will das Publikum haben, das wird dann halt auch das Publikum so aufnehmen, weil nichts anderes angeboten wird. Aber es ist schon nach wie vor eine Frage des Angebots und ich glaube auch, dass man dem Publikum mehr anbieten kann und vieles Verschiedenes anbieten kann, aber dass natürlich je komplizierter ein Stück Kunst wird, ein Theaterstück wird, ein Buch wird, umso weniger lässt es sich befrachten mit Zusatznutzen. Ob das jetzt ein merkantiler ist, ob das jetzt ein politischer ist. Das heißt, also, je mehr Eigenständigkeit ein Werk beweist, umso schwieriger wird es in der Vermarktung. Und das ist natürlich etwas, was wir heute noch viel, viel mehr erleben, als das in einer Hochblüte der Theaterkultur der Fall sein kann. Tatsache ist, dass wir dieselbe Konstellation heute noch vorfinden, dass es auch Annahmen über ein anonymes Publikum gibt, das sogar gemessen und gewogen wird. Und ob dieses Publikum aber tatsächlich dann nur das Angebot haben möchte, das der Fall ist, das kann man wirklich auch heute in Frage stellen, weil sozusagen das Publikum will sicher lieber die bessere Qualität als die schlechtere Qualität. Nichts anderes sagt er ja. Ja, mich erinnert das alles an die Begründungen für das vorherrschende Fernsehprogramm. Unter anderem oder überhaupt für jede Art von Verflachung, für jede Art von Entintellektualisierung, von jede Art von Niveauabsenkung. Aber das hat ja eher damit zu tun, dass das immer mehr der Werbebotschaft angenähert werden soll und dass das ja immer weniger an Eigenwert hat. Und das ist natürlich unser Hauptproblem, dass das immer, ich weiß nicht wie euphemistisch begleitmusiziert wird, ist eine andere Geschichte. Tatsache ist, dass es sehr, sehr starke Niveauabsenkungen gibt in der Zumutbarkeit gegenüber dem Publikum, zum Beispiel bei Nachrichtentexten, wo ja allgemein behauptet wird, also man könne nicht auf diesem hohen Niveau Nachrichtentexte verbreiten, weil das vom Publikum nicht mehr nach- und mitvollziehbar sei. Das bezweifle ich massiv. Das heißt, wie soll denn der Mensch lernen? Der Mensch lernt doch nicht sozusagen durch Unterforderung. Und genau darum geht es ja. Nicht? Also wird hier ein Publikum unterfordert und ich denke mir auch, dass das Publikum irgendwann einmal sozusagen auch genug hat. Natürlich gibt es sozusagen einen hohen Entertainment-Anteil, aber wer immer was sucht, wird irgendwann einmal immer gleich am immer selben die Freude verlieren und einfach nicht mehr kommen. Also die Kronenzeitung als unendlich selbsterfüllende Prophezeiung. die aber nicht auf ewige Zeiten so funktionieren wird. Das Interessante ist ja, dass also zum Beispiel die Kronenzeitung mittlerweile auch im Abbau begriffen ist, weil ja die Mechanismen alle nur ihre Zeit haben. Und vielleicht werden sie dann durch aggressivere Strategien abgelöst, durch noch ausgedünntere Strategien abgelöst. Tatsache ist aber, dass zugleich auch Leerräume entstehen. Tatsache ist dann, dass Bedürfnisse sozusagen anders befriedigt werden müssen, weil sie ganz einfach nicht gedeckt werden können durch diese Verfahrensweisen. Das heißt, also irgendwann einmal empfinden dann die Leute auch die Gratismedien, die überall herumliegen und die sich ständig überschreien, als Belastung, als unangenehme Nähe von etwas, was sie nicht haben wollen. Also das kann man dann auch so lesen bei Interviews. Also das Einzige, was die Leute wirklich verunsichert in den U-Bahnen, sind die U-Bahn-Zeitungen mit ihren ständigen aggressiven Meldungen. Wo siehst du Möglichkeiten für Gegenstrategien? Naja, die Kunst selber ist eine Gegenstrategie. Konzentriertes Arbeiten, genaues Arbeiten, konsequentes Arbeiten und natürlich Medien, die den Inhalt vorne haben und nicht die Marktziffern. Die sind eine Gegenstrategie. Was sie nicht beeinflussen können, ist, ob das gesellschaftliche Umfeld mit ihnen auch mitzieht. Was sie aber machen können, ist das Angebot entwickeln und aufrechterhalten, um da zu sein, wenn die Gesellschaft sie braucht. Und ich behaupte, es gibt so gesellschaftliche Entwicklungen, ich weiß nicht in welchen Zeiträumen, ich bin ja kein Prophet, aber es gibt gesellschaftliche Entwicklungen, wo plötzlich Dinge aufbrechen, die vorher niemand für möglich gehalten hat und neue gesellschaftliche Schübe entstehen, wo eine Gesellschaft plötzlich nach anderen Inhalten sucht, nach einer anderen Art von Befassung, Auseinandersetzung. Und dazu sozusagen braucht es auch Dinge, auf die man zurückgreifen kann. Die müssen jetzt, werden wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß entwickelt sein, wie man es dann nachfragen wird, aber Tatsache ist, man darf es gesellschaftlich nicht vergessen. Und die Kunst ist immer eine Möglichkeit gewesen oder die Publizistik war immer eine Möglichkeit. Und ich glaube, dass jetzt vom Angebot her sehr vieles da ist, dass die gesellschaftliche Entwicklung aber nicht unbedingt in unsere Richtung geht, noch immer nicht oder in diese Richtung geht, sondern eher noch immer also mitten in einer wilden Konsumschlacht begriffen ist, wo es in erster Linie um Marktdaten geht und wo es in erster Linie um Wachstumsraten geht und ähnliche Dinge, also fernab jeglicher intellektueller Befassung und Auseinandersetzung. Ja, wenn man so zurückdenkt, Anfang der 90er des vergangenen Jahrhunderts galt das Internet noch als der Hort fröhlicher Anarchie. Ist in Österreich dann eigentlich über die Kunstszene und über die Wissenschaftsszene natürlich sehr stark, weil das erste Netz im Land war einfach die Universität, die dann auch Backbone für vieles weiteres war. Also ist aus dieser Gegend gewachsen, wurde aber dann natürlich sehr schnell von Kommerz überrollt, sage ich gewissermaßen. Ist es trotzdem möglich, in diesem Medium immer noch zu bestehen? Nein, es wird überall gleich sein. Es muss überall, also nach den euphorischen Phasen, es gibt ja keine neue Welt in der bestehenden Welt, sondern es gibt Weiterentwicklungen in der bestehenden Welt. Und warum soll denn plötzlich, wenn ein großes neues Feld sich auftut, auf einmal die Gesetzmäßigkeit, die sonst in der Welt besteht, aufhören zu bestehen? Das wird natürlich über kurz oder lang genauso eingefahren, wird genauso strukturiert werden. Und es wird da auch beim Netz wie bei allen anderen Medien darum gehen, sie weiter zu qualifizieren. Jetzt sage ich mal, die Großen, das große Business wird sowieso seine Wege finden und suchen. Das hat aber mit dem, was ich meine, nichts zu tun. Die Entwicklungsarbeit verläuft ganz anders. Und sie ist auch nicht notwendigerweise und unbedingt in diesen Dimensionen umzusetzen, um bestehen zu können. Das heißt, sie funktionieren ja, diese qualifizierteren Medien und Kommunikationsformen funktionieren ja viel kleinteiliger. Die brauchen nicht sozusagen Umsatzdaten und Umsatzzahlen, wo es um Hunderttausende geht, sowohl an Menschen als auch an Euros oder Dollars oder auch Millionen oder Milliarden. Die brauchen mitunter einige tausend Leute, die sich dafür interessieren, um funktionieren zu können. Und das heißt, diese Weiterqualifizierungen können überhaupt, das glaube ich, dann beginnen, wenn einmal dieser euphorische Rausch verflogen ist. Also plötzlich gelten die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht mehr. Das kann man natürlich bei vor allem bei neuen revolutionär anmutenden Kommunikationstechnologien immer sehr gut beobachten. Plötzlich sozusagen dreht sich die Welt um, plötzlich drehen sich die Herrschaftsverhältnisse um. Tatsache ist, sie drehen sich überhaupt nicht um, sondern es gibt halt einmal eine Experimentierphase, die soll auch sein, weil das ist ja sozusagen auch ein kostenloses Vorsondieren, was taugt im Netz und was taugt nicht oder was taugt bei bestimmten Kommunikationstechnologien und was nicht, bevor dann halt sozusagen die Verwertung einsetzt. Nicht? Und die Verwertung drückt halt dann jeder Art von Technologie und Kommunikation den Stempel auf. Das ist ja ganz klar mit Preisen, die man auch als frei erfunden bezeichnen könnte, wo es einfach nur darum geht, Geschäfte zu machen. Und diese Geschäfte werden gemacht und sie werden allerdings auch immer mehr unter emotionaler Ausbeutung der Nutzer gemacht. Und das wird irgendwann einmal, glaube ich, der Gesellschaft auch auffallen müssen, dass sie die längste Zeit, in dem sie etwas nützt, auch ausgebeutet wird. In einem Punkt ist Friedel, glaube ich, ziemlich anderer Meinung als du, und das ist der Begriff des Plagiats. Friedel sagt, ein Zeitalter, in dem zu wenig plagiiert und zu wenig gestohlen wird, ist ein armes Zeitalter, und zweifelt daher das Recht auf Besitz an einer Idee an. Da bin ich wahrscheinlich mit ihm gar nicht so verschiedener Meinung, weil die Ideen sind ja auch durch das Urheberrecht nicht geschützt. Es gibt ja keine Idee, die durch das Urheberrecht geschützt wird, sondern das fertige Buch. Das fertige Stück. Und es gibt ja um das Urheberrecht sehr viele Mythen, was das alles zu bedeuten hat. Tatsache ist, das Urheberrecht ist letztlich nur etwas, ein Werk, das jemand verfasst hat, der es mit seinem Namen oder mit ihrem Namen bezeichnet. Und daher also auch Verfügungsrechte darüber hat. Ich kann das ja auch verschenken. Ja. Ich kann Geld dafür verlangen, ich kann es auch wieder vernichten. Ja. Das ist im Wesentlichen das Urheberrecht. Und jeder versteht im Übrigen unter Plagiaten was anderes. Ich halte es nicht für ein Plagiat, woher denn auch? Wenn einer eine Liebesgeschichte schreibt und ein anderer schreibt eine Liebesgeschichte, was soll das Plagiat sein? Dass es um Liebe geht, die Grundthemen kehren sowieso immer wieder in der Kunst und Kunstgeschichte und in der Literatur, in der Musik, wie auch immer. Die Frage ist halt nur, die sich ja uns jetzt stellt, genügt es ganz einfach, sich Dinge zusammen zu kopieren aus dem Netz und darüber zu schreiben, das ist meins. Wenn ich sage, ich komme selbst als Autor nicht vor dabei, soll es mir recht sein, dann ist es halt eine Arbeitsweise. Interessanterweise kommen aber bei diesen Plagiaten immer diese Namen ganz oben, ganz dick vor. In der letzten Zeit und werden damit halt auch Doktorate gemacht und werden damit wird damit Reputation gemacht, wird damit Umsatz gemacht. Das ist ja auch bei der Helene Hegemann das Problem gewesen. Hätte sie das anonym veröffentlicht, hätte sie den Ertrag jemandem gespendet, naja, dann wäre es halt eine Arbeitsmethode und das wäre das Ende des Autors, der Autorin. Dann kann man sagen, okay, das stimmt. Oder hätte sie von vornherein deklariert, das ist meine Arbeitsweise. Ich habe mir zusammengefischt aus dem Netz, was es gab und unter anderem die Quellen genannt, dann wäre das alles klar gewesen. Tatsache ist ja, da wurde etwas versteckt, da wurde etwas nicht deklariert. Und ich habe mich ja mit dem Plagiat ein bisschen beschäftigt im Rahmen eines Interviews und da gibt es ja hunderterlei Varianten des Plagiats. Ne? Man kann ja nicht sagen, Plagiat ist gleich Plagiat, weil es gibt ja zum Beispiel auch gezielte und bewusste und absichtliche Plagiate. Es gibt ja immer noch, es werden ja immer noch Karl-May-Geschichten nachgeliefert. Also gezielte Plagiate, geschrieben von zeitgenössischen Autoren und Autorinnen. Sehr dosiert und sehr über den Verlag bestimmt. Also das heißt, es gibt auch das beabsichtigte, gezielte Plagiat oder man könnte auch sagen das Imitat oder ähnliche Dinge. Oder es gibt ja auch, natürlich ist das nicht die hohe Literatur, aber es gibt ja eigentlich auch das systematische Selbstplagiat dieser ganzen Groschenromane. Oder das Selbstplagiat der ganzen formatierten Literatur oder der formatierten Filme. Das sind ja eigentlich immer Plagiate eines Urfilms, der sich halt bis ins Endlose, solange halt eine Serie durchzuhalten ist, strecken kann. Nicht? Also Plagiat ist schon sehr, sehr was Verschiedenes. Oder es gibt auch die erfundenen Quellen, es gibt die erfundenen Originale, die es nicht gibt. Ja? Das heißt, also, was heißt auch Betrug? Das kann eine sehr geschickte Konstruktion sein. Also bei Plagiaten denke ich mir, wenn es eine lebendige, weiterführende Befassung mit vorbestehenden Werken ist, ist es sicher kein Plagiat, sondern es ist eine fortgesetzte Literatur-, Kunst- und Kulturgeschichte. Und wir setzen alle fort. Also ich habe keine Vorbilder, aber ich habe viele Autoren, die vor mir etwas geschrieben haben, was mir erlaubt, darauf aufzubauen und daran fortzusetzen. Und insofern gibt es natürlich immer jemanden, den man auch in den eigenen Arbeiten wiedererkennen könnte. Das geht mitunter so weit, bei meinen ersten Gedichtbänden bin ich irgendwann einmal zu Tode erschrocken und möchte, um Gottes Willen, das sind ja vielleicht alles Plagiate des Ernst Jandl. Oder vielleicht des H.C. Atmann oder des Erich Fried. Weil es ist ja niemals auszuschließen, dass einen etwas so beeindruckt haben könnte, dass man es sozusagen tief unten in sich bewahrt und dann plötzlich für die eigene Idee hält, nicht? Und so hinschreibt. Tatsache ist aber, man hat es einfach nur sich gemerkt und es wurde eigentlich so von einem anderen schon geschrieben. Also, das habe ich dann überprüft, war nicht der Fall, aber sozusagen der Verdacht muss natürlich zwangsläufig immer bestehen, weil es natürlich eine Vorgeschichte gibt. Und ich glaube, wenn Friedel das gemeint hat, dann gehen wir ja d'accord, nicht? Das meine ich ja auch, wir schreiben ja nicht von der Stunde Null weg. Wir arbeiten ja nicht von der Stunde Null weg, sondern wir dürfen ja zum Glück fortsetzen. Also beispielsweise, um nur ein Beispiel zu nennen, sogar die Autoren dürften sogar bei sich selber fortsetzen, nachdem Jandl und Rühm sich als Sprachzertrümmerer und Formenzertrümmerer betätigt haben, durften sie ja durchaus wieder konventionelle Literatur schreiben. Also sie durften ja selber wieder wo fortsetzen, wo sie zunächst nicht fortsetzen konnten. Ne? Sie konnten nicht in der Reihe der konventionellen Dichtungen weitere Gedichte hinzufügen, sondern mussten erst einmal die bestehenden Formen ordentlich brechen. Ne? Und ich würde sagen, alles ordentlich entrilken, ne? Bevor sie dann wieder beginnen konnten, Gedichte zu schreiben. Ne? Das macht jetzt den Rilke in manchem seiner Gedichte nicht schlechter, aber es gibt ihn eben schon. Ne? Also man braucht sozusagen die bekanntesten Gedichte des Rilke, die manchmal sogar ein bisschen an Goethe erinnern, nicht unbedingt noch fortsetzen wollen. Nicht? Findest du Friedels Beschreibung der Theater- und Literaturszene des späten 19. Jahrhunderts zutreffend? Das ist eine sehr schwere Frage. Ich finde sie faszinierend. Ich glaube, es ist so wie, letztlich kann man sie auch so lesen wie einen Kanon. Und bei jedem Kanon kann man natürlich, sobald einmal festgelegt ist, wieder die Frage stellen, naja, hält dieser Kanon in seinem Wert? Und ich bin natürlich kein Theaterwissenschaftler, um das jetzt in allen Details überprüfen zu können. Aber natürlich hat er sich schon die herausragenden Autorenstücke gesucht. Er hat sich auch die signifikanten Zeiterscheinungen gesucht, mit denen er Verschiedenes kombiniert und Beziehung setzt. Also er macht eigentlich etwas sehr Spannendes. Er lässt die Literatur auftreten als Reflexion einer jeweiligen Zeit, Epoche, von Zeiterscheinungen. Vice versa, auch die Zeit lässt er auftreten als etwas, was sich zur Literatur verhält. Also ich glaube, dass es in der Zeit auf jeden Fall absolut gültig ist. Und über die Zeit hinaus erstaunlich, in vielen Teilen erstaunlich gültig geblieben ist. Wobei man auch natürlich in Betracht ziehen muss, auch die Sprache hat sich wegentwickelt, auch die Rezeption hat sich wegentwickelt. Aber ich meine, es ist ein kühnes Unterfangen, das natürlich auch ein bisschen übertrieben ist, um es einmal so zu sagen, weil es bezieht sich ja auf die europäische Kulturgeschichte nicht. Es bezieht sich ja nicht auf die Weltkulturgeschichte, also die Kulturgeschichte der Menschheit gleich einmal zu entwerfen. Es ist kühn, ja. Es ist kühn und es ist kompetent und faszinierend. Und das ist es allemal und das bleibt es wohl auch. Ja, ich weiß nicht, ob Friedel eine überarbeitete Ausgabe machen würde, nämlich auch, was das Zurückliegende betrifft, nicht? Wo sich es fortsetzt, allemal. Also insofern, also Gültigkeit hat das Werk auf jeden Fall. Und das ist, wie gesagt, über weite Strecken erstaunlich frisch und vor allem sehr lehrreiche Weise auch unterhaltsam. Brennt dir noch was auf der Zunge? Naja, das Einzige, was mir dazu wirklich einfällt, ist, dass ich es schade finde, dass diese Geschichte, die Kulturgeschichte, weder der Menschheit noch sonst, dass diese Geschichte nicht in einer ähnlichen Weise weitergeschrieben wird. Und ganz besonders in Österreich schmerzlich ist natürlich, dass wir nicht einmal über eine Literaturgeschichte, eine österreichische Literaturgeschichte verfügen. Zum Glück aber weiß ich von einem Kollegen und Freund von mir, dem Klaus Zeiringer, dass er gerade ist gut, seit einiger Zeit an dieser Literaturgeschichte der österreichischen Literatur arbeitet. Also das ist das Einzige, was mir einfällt, ein gewisses Bedauern, dass ich auch glaube, dass die Zeit für diese Art der umfassenden Kompetenz und Beschäftigung leider vorbei ist und dass wir mit sehr viel kurzatmigeren Publikationen zu tun haben. Klaus Zeiringer. Ja. Der beschäftigt sich übrigens auch sehr viel mit mit österreichischer Theaterliteratur, natürlich notwendigerweise, weil das kommt ja dazu, die Bedeutung des Theaters war in Österreich überproportional, nachdem die Buchliteratur ja relativ geringe Bedeutung hatte bis, eigentlich kann man sagen, bis ins vorige Jahrhundert, ne? Also mit Ausnahme halt Stifter. Aber im Wesentlichen war die österreichische Literatur schon geprägt von der Theaterliteratur. Und insofern ist es natürlich schon sehr, wie gesagt, auf die Zeit bezogen, rasend aktuell geblieben, weil am Theater haben sich die wesentlichen Dinge ereignet in Österreich und in der Donaumonarchie und nicht zwischen Buchdeckeln. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Gerhard Ruiz. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 9. Jänner 2014, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.